All die nutzlos Schlaflosen können in den frühen Morgenstunden beobachten, wie Kühe in den großen Abfluss der Erde strudeln. Und übergewichtige Menschen, die ihren Lebenshöhepunkt nie gehabt haben, kleine Sandsackwelle gegen meterhohe Wassermassen errichten. Schwitzend versuchen sie seltsame Couchgarnituren aus hellem Kunstholz mit Bezügen, auf denen lilafarbene Dreiecke torkeln, gegen die Plörre aus Kot und ausgeweichten Gräbern zu schützen. Sie weinen in die Kameras, während das Wasser einen Totenschädel gegen ihre dicken Knie spült. In meiner Firma, die vor allem Kundenaktionen für eine Drogeriekette entwickelt und ein Hotel promotet, ein Erlebnishotel, arbeiten nur Frauen. Mir ist nie klar geworden, um wie viele es sich genau handelt. Vielleicht sind es 3 oder 60. Auf jeden Fall hat es 2 Sorten, die ich unter A und B abgelegt habe. A ist mehr oder weniger Ende 20 und schlank auf eine Art, die nicht einer Veranlagung, sondern regelmäßig im Kotzen zu verdanken ist. Wenn A lacht, sieht man viel Zahnfleisch. Sie hat ein Frettchengesicht. Mit zu wenig Lippen und zu viel Make-up, man muss doch seine Vorzüge betonen. A's tragen Kostüme, Eierschale, H&M, wenn Sommer ist, und im Winter Hosenanzüge und Hermes-Imitat-Tücher um den Hals, Pumps dazu, dunkle Pumps, und wenn die Füße geschwollen sind, quillt das Fleisch über die Ränder, die dritte Dimension. Sie haben einen Freund, von dem Sie sich gerade trennen oder getrennt haben oder warten auf Anrufe von jungen Männern, die Pascal oder Dominik heißen und die nie erfolgen. A's wohnen in kleinen Apartments, zu denen man früher Wohnung gesagt hätte. Der Boden mit Teppich oder billigem Parkett belegt, eine helle, ich würde Ihnen den eierschalenfarbenen Bezug empfehlen, der bringt Späß in die Wohnung. Ledercouch steht neben einer Palme. Auf einem kleinen Plexiglas-Tisch mundgeblasene Murano-Glasschalen, darin ein alter Apfel, ein Kunstbuch daneben, Dali oder vielleicht Warhol. O-Ton Antje, ich finde die Marilyn so toll von dem. Im Schlafzimmer steht ein Himmelbett und ein Korbstuhl, über dem immer ein schwarzer Slip hängt. Das hat A mal gelesen, dass Männer das toll finden, so einen Hängeslip. Das Bad mit einer Ausstrahlung, dass man weinen könnte bei näherer Betrachtung. Wie kleine Mädchen Bad spielen sieht es aus, mit Töpfchen und billiger Drogeriekosmetik, ein Poster, Warhol, Marilyn, billige Lichterketten und Leuchtspiegel. A fühlt sich wie ein Filmstar in ihrem kleinen Bad. Den Film würde keiner sehen wollen. A liest Bücher von der Bestsellerliste. Coelho und Leon, Bridget Jones' Diary kann sie passagenweise zitieren. Und das Parfüm, das ist das Größte so als Buch, als Literatur. A hört Sven Veth, wenn Pascal zu Besuch ist, und Barry White oder Celine Dion, wenn sie allein auf ihrer Couch liegt und sich ärgert, dass sie die eierschalenfarbene genommen hat, weil sie deshalb immer eine alte Decke unterlegen muss, wegen der Empfindlichkeit und der Schokolade an den Fingern. Aber Schokolade muss sein, die macht glücklich wegen der Enzyme oder so. A trifft sich am Wochenende mit anderen A's oder Pascals in einer Bar, wo sitzt, wer aussieht wie sie. Und sie weiß, irgendwann wird etwas passieren, weil es ihr doch zusteht. Und da muss doch noch was kommen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. So ein Scheißleben. A interessiert sich für Politik und hat zu allem eine Meinung. Denn sie hat gelesen, dass man eine haben muss. Sie findet Frauenbeschneidung echt schlimm, Männerbeschneidung auch und Frauenbewegung schon gut, aber nicht so unerotisch, und eine Frau muss doch weiblich sein und nie würde sie Neger sagen und Juden sind aber schon irgendwie gerissener. A weiß, wovon sie spricht, von der Einteilung der Welt, von ihrer Meinung, ohne die sie in ein recht kaltes Meer stürzen und darin ersaufen würde. B hat alle Hoffnung fahren lassen. Sie ist ohne Alter oder darüber und hat sich vor ein paar Jahren die Haare abgeschnitten, so Sharon Stone kurz und blondiert, fedrig ins Gesicht, hat die Friseuse gesagt, und seitdem sieht sie aus wie alle, weil das jünger macht. Sie trägt die gleichen Trikotagen wie A, nur ein paar Nummern größer und nicht von H&M, sondern von Strenes. B ist geschieden oder verlassen worden oder hat sich getrennt und wartet nicht mehr auf einen Anruf, sondern ist gern allein, sagt sie. Manchmal ist sie mit einem Mann befreundet, der Herbert heißt, der immer in einer eigenen Wohnung lebt oder noch mit seiner Frau zusammen, mit der er sich aber auseinandergelebt hat. B wohnt in einer größeren Wohnung, weil ihr Mann ausgezogen ist und hat ein paar alte Erbstücke mit modernen Lackmöbeln kombiniert. Sein trockener Strauß Rosen hängt in ihrem Bad oder nur eine. Der hat ihr ein Mann geschenkt, lange her, war dann aber auch nichts, weil er sich nicht binden konnte, hat er gesagt. B liest Kishon oder Krishton, wenn keiner sie sieht, im Regal steht Krass, den hat sie geschenkt bekommen, war aber nix. Abends liegt sie im Bett, hat die Creme im Gesicht und fragt sich, warum sie den Zeitpunkt verpasst hat und welchen Zeitpunkt, fragt sie sich. Und was da noch kommen soll. Sie weiß, dass da nichts mehr kommen wird, dass sie ein scheiß Leben hat, weiß sie nicht, ahnt es aber in der Nacht, wenn sie wieder nicht schlafen kann wegen der Hitze. Sie hat lange keinen mehr angefasst, außer mal einen Kunden beim Fest, aber da war sie betrunken und er auch. Und als er kam, hat er gerülpst und sein Schweiß ist auf sie gefallen. Richtig schön war das nicht. Es ist Herbst, vielleicht auch eine andere Jahreszeit, denn die sind egal geworden. Und A und B sind im Urlaub gewesen. Nun reden sie darüber. Thank you. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen eklig zum Schluss. Unsere Heldin geht in ein Restaurant. Zu Hause. Der Ort, wo ich wohne, schlecht schlafe, immer öfter Nachtschweiß. Und friere, mir in der Nase bohre, mich am Gesäß kratze. Wie kann jemand von sich glauben, etwas Besonderes zu sein? Ich bin zum 1000. Mal entlassen worden. Ich habe nichts mehr auf dem Konto. Es ist egal. Es ist Nacht. Ich gehe in das Viertel der Menschen, die gerne mehr wären. Alte Fabriken, leer wegen Pleite, erstaunlich unattraktive Wohnblöcke, dazwischen Boutiquen mit Zen-Interieur und eines dieser Restaurants, die es auf der ganzen Welt gibt. Dunkles Holz, klare Linien, gewischte Wände, Architekturzeitschriften aus Bangladesch und Äthiopien in Stahl, Hängeregistern, Ledersitzgruppen, geschlachtete Tiere in der Ecke und Kellner, die wohl eigentlich Kunst machen oder Dinge mit Datenautobahnen, Reinigungssachen, die am Handy heimlich Mails checken und nachts Klingeltöne laden, im Anschluss ihr Hasenkostüm anziehen und mit Rudi einen heben gehen. Scheiß Handys. Die Gäste würden, wenn man es wissen wollte, sagen, dass sie etwas mit Medien, Kommunikation, New Business und Screen Design machen und dass ihr Beruf ihr Hobby ist, würden sie sagen, und dass sie sich gerade umorientieren. Sie denken noch immer, es sei Spaß, etwas, das sie nichts angeht. Die Krise, das Elend, die Anschläge, der Krieg wissen doch, dass ihnen ein besonderes Leben zusteht. Gut ausgebildet, smart und windschnittig, den Kopf befreit von allen Neurosen. Von störenden Gedanken hatten sie es wie kleine Maschinen zu etwas gebracht, waren wir. Waren Teil dessen, was die Welt mit Unwissenheit, Dummheit und Raffgier zum Kollabieren gebracht. Haben mit allem gerechnet, nur nicht, dass das System, das sie selber zur Hochform idiotiert haben, sie nun ausspuckt wie all die anderen, die sie verachten, denen sie sich überlegen fühlen. Und sitzen nun auf der Straße im Moment in diesem Restaurant, in dem sie ihre Kreditkarten ein letztes Mal überziehen und tun, als wäre alles nur ein schlechter Schlaf. Sie werden zu Tausenden aus den Fenstern springen oder zu Säufern. Sie werden ersticken an ihrem Erbrochenen nachts vor diversen Mülltonnen, werden sich Geschlechtskrankheiten holen beim letzten Fick, mit zu preiswerten Prostituierten in Ibiza an einer Überdosis sterben, sich windend den Körper von Karzinomen zerfressen. Aber das wissen sie zum Glück noch nicht. Sie glauben immer noch an ihren Erfolg, ihre Überlegenheit. Haben mit dem Volk nichts zu tun, mit dem allgemeinen Gejammer. Noch besitzen sie funktionierende goldene Kreditkarten und coole urbane Lebensräume. Und die Damen? Sicher, es hat überall Damen. Busen wie Schweinsköpfe in einer Metzgerei ausliegen. Wollen sie noch ein bisschen Fleisch, rot gemalte Münder, die nachgezogen werden müssen nach dem Kotzen. Die Sorte Frauen, die es in den letzten 40 Emanzipationsjahren zu nichts weiter gebracht haben, als dünn zu sein. Und zu warten auf Männer, die nicht kommen, weil alle warten, dass einer käme und alle sich nach etwas sehnen, das sie nicht kennen, nicht herstellen können. Eine Frau betritt den Raum. Sie sieht aus, wie alle aussehen, mit einer Figur, für die sie nicht geschaffen ist, wie schlecht sitzende Kleider um die Innereien, den dann bekleidet, den Leib mit Lagen durchsichtiger Ware, die sich bauscht und tut, als sei sie Kleidung, ist aber nur Marke. Die Haare der Frau sind wie die aller Frauen, über Ende 30, blond und in Fasson. Sie trippelt, wirft den Kopf in den Nacken, schlägt langsam die Augen auf, leckt sich über die Lippen und keiner sieht hin. Das Elend der Epoche, da jeder ein Star ist, allen etwas Verdorbenes anhängt, gleich verfaultem Geruch. Unter viel Parfüm, das sie meinen Duft nennen. Und keiner mehr einen sieht, außer sich, und das auch nicht gern. Ob irgendetwas die Menschen in diesem Restaurant so erschüttern kann, dass sie am nächsten Morgen ein neues Leben beginnen? Wohl kaum. Nicht mal ein Erdbeben würde die Überlebenden dazu bringen, eine neue Idee zu haben. Sie würden sich den Schutt vom Revier putzen, sich von ihrem Fuß verabschieden, der wäre dahin, und an ihrem Mai Tai nippen. Würden weiter über die Zukunft von Tyler Brulé reden, vom Ende der DJ-Ära, vom Untergang der Popkultur und dann hoppla, hier ist ja ein Finger in meinem Mai Tai. Und ihr Reden wäre wie ein Rauschen, das Auftreffen sauren Niederschlags auf einen abgeholzten Regenwald. Ich esse etwas, das geschmacklos ist, aber hervorragend aussieht, so wie die Menschen um mich, würde man sie verzehren, die zu laut lachen, den Fühler zu wachsen scheinen, gleich aufgeschreckten, verängstigten Insekten, speicheln sie die Nahrung ein, schauen sich gierig witternd um, für eine letzte Paarung, ein letztes Eikpaket abzulegen, das ihre beschissene Rasse nicht ausstürbe. Sie summen und schmatzen, zucken und stoßen Würgelaute aus, nie war die Widerlichkeit der Menschen so deutlich, weil es so viele sind, weil sie überall sitzen und laufen und stehen und liegen und sprechen und kreien. Uff. Dankeschön. Danke. Jetzt geht's ja einfach.